Поможешь, я себе не могу. на снегу медленно замерзают. Ты их согрей слезами, я уже не могу. Яблоки на снегу, я их снимаю с ветра, светят прощальным светом. Яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу, яблоки на снегу. Жена. sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I find a blood signal to the sky. I said, I wonder, there's a message got to you. Oh, остается с грустью вспоминать. Дергать за косу на самокате. just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your fame. These are things we can't disguise. Be my lady of the night. suspicious, complicated. Super special, crazy, crazy.

prenderò. Hey, hey, signorina, conosco una panchina dove non si fa attenzione perché c'è già l'emozione. Ti voglio baciare e rubare per poter parlare per le zone dell'amore. Tu, tu, tu, come stai? Tu, tu, tu, come stai? Tu, tu, tu, come stai? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, come stai? Così te ne vai? Hey, bella ciao. Hey, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Hey, tu, tu, bella ciao. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Thank you. operaio.